Selbstbefreiung heißt, die eigenen emotionalen und charakterlichen Laster zu überwinden. Die Selbstbefreiung kommt nicht von allein. Selbstbefreiung ist nicht einfach. Man muss aktiv Aufwand investieren, um die eigenen psychischen Laster zu überwinden. Von der Vorstellung, dass die Selbstbefreiung von einem auf den anderen Moment kommt und keine sukzessive Entwicklung nötig ist, sollte sich derjenige, der die Selbstbefreiung anstrebt, vollkommen verabschieden. Derjenige, der nach Selbstbefreiung strebt, ist kein Opfer und kein Versager, sondern ein Aspirant. Es ist nicht verwerflich, ein Aspirant zu sein. Opfer und Versager sind lediglich jene, die nichts an ihrer lasterhaften charakterlichen Verfassung ändern wollen. Sie sagen von sich, sie wollen es, könnten es jedoch angeblich nicht. Aus jenem und solchem Grund ad infinitum. Nur jene, die sich ihren Lastern wehrlos hingeben, sind Sklaven. Aspiranten sind nicht jene, die behaupten, sie würden versuchen, sich zu befreien, sondern jene, die sich befreien und von Tag zu Tag vorwärts schreiten. Mögen ihre Schritte auch noch so winzig sein. Wer lediglich Erwartungen hegt und Behauptungen aufstellt, ist nach wie vor ein Sklave. Die eigenen Probleme. Man kennt die eigenen Probleme sehr gut. Seien es weltliche oder psychische Probleme. Es gibt keine Trauer und keine Niedergeschlagenheit ohne eine Ursache. Trauer, Niedergeschlagenheit und Aggression sind eine Reaktion, ein Hinweis auf etwas, nicht der Keim des Problems selbst. Sie sind das Signal, dass irgendetwas Unterschwelliges Verschleiß verursacht. Sei jenes Verschleißverursachende in erster Linie physischer oder psychischer Natur. Es spielt keine Rolle, ob irgendjemand gemäß irgendwelcher materiellen oder oberflächlichen Maßstäbe ein angeblich gutes Leben führt. Die Antwort auf die Frage, ob jemand ein tatsächlich gutes Leben führt, findet sich nicht in dessen Positionsbestimmung im großen Ozean, sondern in der Psyche jener Person. Die Lüge, sich selbst und anderen gegenüber, dass man nicht wisse, was das konkrete emotionale Problem sei, ist ein Rechtfertigungsversuch. Denn wer nicht weiß, wo das Problem liegt, der kann es angeblich auch nicht beheben. Auf der Oberfläche lässt sich das Problem nicht erahnen. Das mag richtig sein. Wer sich allerdings auch nur wenige Minuten in Ruhe mit sich selbst beschäftigt oder die eigenen Emotionen, gegebenenfalls Minderwertigkeitskomplexe, reflektiert, der wird sehr schnell ahnen, wohin die dunklen Abgründe führen. Die vermeintliche Gravität der Lage. Was hast du bisher aktiv getan und wie lange? Wie viel Zeit hast du aktiv und eigeninitiativ für strukturierte, systematische Seelenforschung, Umhabitualisierung und psychische Problembehebung investiert? Oftmals wird sich diese Zeit auf 0 Stunden belaufen. Es ist nicht tragisch, falls bisher wenig Zeit investiert wurde. Je weniger Zeit bisher aktiv investiert wurde, desto höher ist das Potenzial für Fortschritt, sobald aktiv Zeit investiert wird. Es ist zu erwarten, dass ein Leben, das fundamentale existenzielle Facetten des menschlichen Lebens vernachlässigt, charakterliche Ideale, existenzielle Bedrohung, die wiederum alltägliche Kleinigkeiten relativieren, physische Auslastung, regelmäßige Bewegung, Naturnähe, Einsamkeit, Gemeinschaftlichkeit und Ruhe sowie erfolgreiche Zielverwirklichung irgendeiner Art, schwerwiegende psychische Probleme mit sich bringt. Dies ist eine Selbstverständlichkeit. Es wäre vielmehr verwunderlich und außergewöhnlich, wenn regressive Lebensstile nicht zu psychischen Problemen und Pathologien führen würden. Ultimatum. Wer nicht alles daran setzt, das eigene Joch abzuwerfen, dem geht es noch nicht schlecht genug. Bist du bereit, sämtliches unmittelbares Leid auf dich zu nehmen, um in Zukunft von deinen Lastern langfristig befreit zu sein? Ja? Dann sei willkommen, Aspirant. Nein? Dann komm wieder, wenn das Joch so schwer geworden ist, dass du nicht mehr atmen kannst. Komm wieder, wenn du keine andere Option siehst, als dein Joch abzuwerfen. Wer sich einbildet, etliche Möglichkeiten offen zu haben und auch emotional degeneriert durch das Leben humpeln zu wollen, es bis zum Tode zu schaffen, der wird zu lax sein, um die Befreiung zu bewerkstelligen. Frage dich, möchtest du den Rest deines Lebens in einem elenden Zustand verbringen? Dein emotionales Joch wird sich nicht in Luft auflösen und keine äußerliche, keine weltliche Konstellation wird jemals die Abgründe innerhalb deiner Seele tilgen können. Wer sein Joch nicht bearbeitet und in Angriff nimmt, der wird auch in 20 Jahren und auch noch am letzten Tage seines Lebens von denselben Lastern geplagt sein. Der Weg wird gezeigt. Es gibt keine Aufforderung, ihn zu gehen. Ob du den Weg gehst, liegt letztendlich ausschließlich in deiner Verantwortung. Ob du den Weg gehst, spielt letztendlich nur für dich eine Rolle. Bemitleidung und Ausreden werden dir nicht weiterhelfen. Entweder du gehst den Weg oder du gehst ihn nicht. Willst du den Weg nicht gehen, dann geh ihn nicht. Willst du aufgeben, dann gib auf. Hast du dich soeben dazu entschieden, dann hör auf, weiterzulesen. Wirf die Schrift jetzt weg. Sie wird dir nicht weiterhelfen. Die Schwere des Jochs und die Schwere der Zange. Psychische Wunden, die Personen im Laufe der Zeit erlitten haben, werden von Sklaven nicht versorgt, sondern ignoriert. Es wird lediglich ein, häufig schmutziges, Tuch darüber geworfen. Dies führt schließlich dazu, dass diese Wunden in das Unterbewusstsein sickern und schließlich eitern. Eine eitrige Wunde aufzuschneiden und den Eiter hinauslaufen zu lassen, kann schmerzhafter sein als die ursprüngliche Verwundung. Die eigenen Wunden aufzuschneiden, sodass der Eiter hinauslaufen kann, ist schmerzhaft. Ja, die Wunden zu versorgen, erfordert Aufmerksamkeit und Unnachgiebigkeit. Ja, große Dinge sind nicht leicht. Wäre Selbstbefreiung leicht, dann gäbe es keine Sklaven. Woher nehmen einige die absurde Idee, dass jeder die Selbstbefreiung behaglich durchführen können müsse, dass es leicht sein solle? Die Sklaven wollen viel, viele wollen vieles, kriegen es jedoch nicht. Freiheit und seelische Zufriedenheit sind kein Recht, sind nichts, worauf der Aspirant einen Anspruch hat. Freiheit und seelische Zufriedenheit muss sich der Aspirant erarbeiten. Werkzeuge. Der erste Schritt ist, zu lernen, Dinge nüchtern und rational zu betrachten, anstatt sie emotional zu verzerren. Der wichtigste Unterschied, den der Aspirant lernen muss, ist der Unterschied zwischen Denken und Grübeln. Wer rational schlussfolgert, nüchtern Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und daraus Konklusionen ableitet, denkt nach. Wer sich den unmittelbaren Stimmungen hingibt, tagträumt oder eine Abfolge von Assoziationen in seinem Bewusstsein aufweist, die emotionsgeleitet aufeinander folgen, anstatt von einer Methode der Reflexion strukturiert zu sein, der denkt nicht nach, sondern grübelt. Man kann nicht genug nachdenken, man kann nur zu viel grübeln. Grübelei ist nutzlos und wenn überhaupt, dann verhärtet sie bestehende pathologische Assoziationsmuster. Wer jammert, reflektiert nicht. Wer sich selbst bemitleidet, reflektiert nicht. Wer Ausreden sucht, reflektiert nicht. Wer sich zu rechtfertigen versucht, reflektiert nicht. Wer sich der Selbstverachtung hingibt, reflektiert nicht. Wer zetert und verachtet, reflektiert nicht. Der Aspirant muss lernen, differenziert zu denken, differenziert zu reflektieren, differenziert mit sich selbst zu sprechen. Der Aspirant muss seine stumpfen Gedanken, seine stumpfen Reflexionen schärfen, damit sie die faulenden Kadaver seiner Traumata herausschneiden können. Eine stumpfe Klinge wird auch innerhalb von 1000 Jahren nicht in das eiternde Fleisch des eigenen Sklaventums, in das Fleisch der eigenen Pathologien schneiden können. Wer behauptet, dass er zu viel denkt, versteckt sich hinter einer Illusion. Er glaubt, genauer will glauben, dass er in irgendeiner Weise reflektiert und das Problem in eben jener Reflexion liege. Die Lösung müsse demnach lauten, nicht denken. Nicht denken ist letztendlich dasselbe wie ignorieren, wonach die Lösung demnach lauten müsse, ignorieren. Durch Ignoranz bleiben die eigenen Laster jedoch bestehen, drängen sich ungestört tiefer in das Unterbewusstsein sowie das eigene Selbstbild, bis sie die gesamte Persönlichkeit verzehren. Der Eiter der Wunden befällt den gesamten Organismus. Reflexion verursacht keine Wunden, sondern entblößt die bereits bestehenden. Niemals gesund waren jene, die sich vermeintlich von ihrer Seelenforschung haben krank machen lassen. Wer lernen will, nüchtern zu betrachten, zu reflektieren, zu denken, der muss zunächst einmal aufhören, Ausreden und Vorwände zu erfinden. Man muss sich von sämtlichem Aber Rechtfertigungen und Ausreden verabschieden. Man hat getan, was man getan hat. Man ist, wie man ist. Die Verantwortung dafür liegt einzig bei einem selbst. Weshalb man etwas angeblich, da es sich hierbei bei Sklaven und Aspiranten psychisch meistens um retrospektiv erfundene Gründe handelt, getan hat, ist zunächst vollkommen irrelevant. Die relevante Tatsache ist, dass jenes oder solches getan wurde und dass bestimmte Pathologien zurzeit faktisch gegeben sind. Erst wenn dies nüchtern eingesehen wird, ohne dass ständig Ausreden und Rechtfertigungen beigesetzt werden, kann die Charakterentwicklung ihren Anfang nehmen. Wer lernen will, nüchtern zu betrachten, der muss den Unterschied zwischen einer Ausrede oder einer Rechtfertigung und einer Erklärung verstehen. Ausreden und Rechtfertigungen sind moralisch bewertender Natur. Die Ausrede oder Rechtfertigung hat den Zweck, Verantwortung und/oder Schuld von sich zu weisen. Wer glaubt, dass seine Ausrede oder Rechtfertigung gelungen ist, der fühlt sich entschuldigt. Dadurch wird das eigene Versagen vermeintlich gerechtfertigt. Jedwede Charakterentwicklung hört exakt an dieser Stelle auf. Man sei lediglich das arme Opfer, das gar nichts für irgendetwas könne und sich, es sei ja gar nicht verantwortlich für das Opfertum, überhaupt nicht an die emotionale Selbstbefreiung heranwagen müsse, ja angeblich überhaupt nicht könne. Eine Erklärung ist hingegen eine rational-kausale Erörterung, im Sinne von, in Anbetracht von A folgte faktisch B, die sich jeder Moralisierung oder Rechtfertigung entsagt. Der Aspirant muss den Unterschied zwischen Können und Wollen begreifen. Wer will, der wird notfalls den gesamten Status quo umkrempeln. Etwas nicht können ist lediglich im Status quo möglich. Möglicherweise kann man irgendetwas nicht. Man kann es nicht in der jetzigen Verfassung. Niemand erwartet, dass ein Sklave morgen zum Freien wird. Der Aspirant tut lediglich dasjenige, wozu er in seiner jetzigen Verfassung in der Lage ist. Schließlich wird er sich jedoch in einer neuen, lediglich minimal verbesserten Verfassung befinden, in der er wiederum zu mehr selbstbestimmten, das heißt unter anderem eigenständig geordneten, Handlungen in der Lage ist und so weiter. Die Formulierung psychisch nicht können muss aus dem Duktus jedes Aspiranten verbannt werden. Man kann möglicherweise nicht ohne weitere Gerätschaften fliegen, doch auch in jener Hinsicht, woher will man dies wissen? Weshalb dies kategorisch abstreiten? Wer zu einer Handlung in der Lage ist, Wenn er dazu unter Androhung von Gewalt und Totschlag gezwungen wird, der ist dazu letztendlich auch im Alltag in der Lage. Er will es lediglich nicht genug. Wer die Selbstbefreiung tatsächlich will, der würde sich notfalls jemanden arrangieren, der ihm diese Gewalt und diesen Totschlag glaubhaft androht. Es gibt derart viele Möglichkeiten, dass die Behauptung, man könne etwas kategorisch nicht, ohne in jene Handlung oder Umhabitualisierung täglich mehrere Stunden über mehrere Jahre hinweg investiert zu haben, nichts weiter ist als ein plumper Vorwand, der keiner näheren praktischen Betrachtung standhält. Wer die Hälfte des Tages über 10 Jahre hinweg aktiv und methodisch in seine Selbstbefreiung investiert hat und dennoch keinen einzigen Schritt vorwärts erringen konnte, der und nur der hat möglicherweise recht, wenn er seine grundlegenden Fertigkeiten in Frage stellt. Die Behauptung, dass etwas psychisch kategorisch nicht möglich ist, ist eine Anmaßung. Eine derartige Behauptung schließt kategorisch sämtliche Wege aus. Sobald ein einziger Weg möglich ist, ist jene Aussage falsch. Hingegen bedarf die Behauptung, dass es möglich ist, von vornherein nur einen einzigen Weg, um zuzutreffen. Ausreden sind letztendlich Erdichtungen, die der Sklave sich selbst als ewige Wahrheit verkauft. Das größte Problem des Sklaven und die größte Hürde, die der Aspirant überwinden muss, ist die Tatsache, dass er sich selbst permanent anzulügen versucht und damit nicht selten auch das eigene Umfeld. Sklavische Verhaltensweisen haben sich tief in die Seele jedes Sklaven gebrannt. Vermutlich sieht sich der Aspirant mehreren Dekaden sklavischer Lebenszeit gegenüber. Man kann nicht erwarten, dass man eine Pathologie, die sich derart tief in die Seele gebohrt hat, binnen weniger Stunden, Wochen oder Monate vollständig beseitigt. Dasselbe gilt für alle anderen Habitualisierungen jener Art. Man kann beispielsweise ebenfalls nicht erwarten, dass man einen physisch regressiven Lebensstil, Muskelschwäche oder Fettleibigkeit, die über etliche Jahre akkumuliert wurden, bereits mit Hilfe einiger gesunder Mahlzeiten und ein paar Wochen der sportlichen Aktivität überwinden wird. Je zeitlich länger und tiefer der charakterliche, physische oder ähnliche Abfall war, desto länger und kraftaufwendiger wird der Aufstieg sein. Wer sich etwas abgewöhnen will, der muss sich zunächst im Klaren darüber werden, dass er jene Verhaltensweisen praktiziert. Es wird viele Fälle geben, in denen der Aspirant erst im Nachhinein merkt, dass er sich selbst, vor sich selbst, Ausreden erdichtet hat. Dies ist kein kosmischer Untergang, sondern zunächst zu erwarten. Der Aspirant muss üben, stets gewahr zu sein, was er tut. Er muss Zeit investieren, um die eigenen Verhaltensweisen zu reflektieren. Es handelt sich um ein stetes Erinnern und Gewahrsein im alltäglichen Leben. Anfangs wird der Aspirant viel übersehen, sich jedoch nach und nach vermehrt der eigenen Verhaltensweisen gewahr werden. Schließlich muss der Aspirant pathologischen Verhaltensweisen methodisch nicht mehr nachkommen, notfalls unter Selbstzwang, sei dies schwer oder nicht, fühle sich dies zunächst intuitiv an oder nicht. Wenn der Aspirant das Bedürfnis hat, sich zu rechtfertigen, sollte er dies erst recht nicht tun. Bestenfalls sollte der Aspirant sogar das Gegenteil tun, sich vollständig vor sich selbst und gegebenenfalls sogar vor dem sozialen Umfeld entblößen, indem er unverschönt auf sein Versagen aufmerksam macht. Weshalb dieses Versagen zustande gekommen ist, spielt für die Einsicht in die schlichte, faktisch gegebene Tatsache des Versagens zunächst einmal keine Rolle. Zeit. Je mehr konstruktiver Aufwand investiert wird, desto besser. Sich selbst zu befreien darf jedoch keines großen Zeitaufwandes, sondern lediglich regelmäßigen Zeitaufwandes. Für die Selbstbefreiung steht dem Aspiranten täglich mehr als genügend Zeit zur Verfügung, die er andernfalls vergeuden würde. Das oberflächliche Selbstbild. Der Aspirant muss sich von sämtlichen Facetten seines Selbstbildes verabschieden, die auf Oberflächlichkeit sowie Selbsttäuschung beruhen. das heißt aufgesetzt sind. Je häufiger jemand erwähnen muss, wie großartig er doch sei, desto geringer ist sein Selbstvertrauen. Je häufiger jemand ohne unmittelbar passenden Anlass erwähnt, als wie großartig er sich erachtet, desto geringer ist sein Selbstvertrauen. Die meisten sind nicht stark, sondern versuchen lediglich, es den anderen und sich selbst gegenüber vorzutäuschen. Und nicht einmal dies funktioniert. Sie sind nicht kontrolliert, sondern halten lediglich die Fassade lange genug aufrecht, sodass ihre fehlende Kontrolle nur wenigen auffällt. Sie sind nicht selbstbewusst, sondern lügen es anderen Leuten und gegebenenfalls sich selbst lediglich vor. Ihr oberflächliches Selbstbild besteht aus Lügen, deren eigene Urheber sie sind. Das Selbstbild, an dem sie hängen, ist reine Fiktion. Es gibt nichts zu erhalten, wo es von vornherein nichts Wirkliches gibt. Es gibt keinen angemessenen Grund für sie, anhänglich bezüglich ihres Selbstbildes zu sein. Die einzige vermeintliche Anhänglichkeit, die sie verspüren, ist die Angst vor dem tatsächlichen Spiegelbild. Der Aspirant muss sein vorheriges Versagen vollständig akzeptieren, seinem gegenwärtig armseligen Zustand nüchtern ins Antlitz blicken, was die Selbstbefreiung verhindert. Die größte Geißel der Psyche ist Selbstmitleid. Dieses Selbstmitleid führt dazu, dass sich Rechtfertigungen und Ausreden erlaubt werden, die wiederum verhindern, dass Laster proaktiv in Angriff genommen werden. Der Sklave fühlt sich in seinem Versagen gerechtfertigt. Emotionale Angriffe auf sich selbst, die unter der falschen Flagge der rationalen Selbstkritik getätigt werden, spielen in die praktischen Konsequenzen jenes Selbstmitleids hinein. Man sei zu schwach oder zu schlecht, um jenes oder solches zu tun. Was sich zunächst als Kritik tarnt, ist letztlich nichts anderes als eine Ausrede. Man sei so schwach, man könne es ja gar nicht und deshalb müsse man es auch gar nicht erst versuchen. Die größte Geißel des Fortschritts sind Rechtfertigungen und Ausreden. Das Einzige, was Rechtfertigungen und Ausreden tatsächlich veranschaulichen, ist das Sklaventum des Sprechers. Psychologische Methoden. Was repariert werden soll, muss zunächst an die Oberfläche geholt werden. Bei der Anwendung der psychologischen Methoden sollte möglichst weit gegangen werden, solange die verhältnismäßige Sicherheit des Fortlebens des Aspiranten gewährleistet ist. Oberflächliche Registrierung ist nicht dasselbe wie emotionale Internalisierung. Die Szenarien jener psychologischen Methoden müssen während des Zeitpunkts der Ausführung emotional internalisiert werden. Nur weil man sich durch eine Methode vorübergehend beruhigt fühlt, bedeutet dies nicht, dass das psychische Problem bereits behoben ist. Zunächst einmal ist die positive Wirkung im Anschluss an die Durchführung der Methoden lediglich eine kurzfristige. Erst nach konsequenter Wiederholung und Intensivierung der Methoden wird sich eine grundlegende Verbesserung des psychischen Zustandes bemerkbar machen, die langfristig anhält. Sollte man während der Ausführung eine zu große Beruhigung fühlen, ist die Methode intensiver umzusetzen, um möglichst weit in den eigenen emotionalen Sumpf vorzudringen. Je tiefer man vordringt und je mehr man zu ordnen vermag, desto weniger wird nach einiger Zeit erneut versumpfen. Assoziationsmethode. Entladung. Wer die eitrigen Wunden nicht öffnet und den Schmutz nicht hinauslaufen lässt, in einigen Fällen hinausschabt, der wird niemals heilen. Wer sich die Abgründe nicht bewusst und gezielt vergegenwärtigt, der kann sie nicht ebnen. Wer ein Leben der charakterlichen Degeneration und des Regresses geführt hat, der wird sich lange Zeit vorbereiten müssen, bevor er reflektieren kann. Zunächst muss die Person das nahezu permanent beschwerte Gemüt so weit entladen und die eingequetschte Lunge so weit weiten, bis genug Blut und Sauerstoff zum Gehirn gelangen, sodass eine sachgemäße Reflexion überhaupt möglich wird. Andernfalls wird jeder Reflexionsversuch von vornherein durch emotionale Fluten vereinnahmt. Frust, Trauer, Wut und andere belastende Emotionen werden allein durch rationale Betrachtung nicht verschwinden. Der Staudamm muss dort entladen werden, wo die Flut möglichst wenig Schaden anrichtet. Da Frust und Wut vor allem körperintensive Zustände sind, sollten jene Emotionen körperlich ausgelassen werden. Dazu eignen sich vor allem kraftintensive Körperübungen, die aggressive und frustbeladene Auseinandersetzungen simulieren. Die Assoziationsmethode ist eine Methode zur Entstauung und Entladung von Emotionen. Es wird sich gezielt in einen Gemütszustand begeben, in welchem die eigenen Probleme und Laster sehr gewahr werden. Im Rahmen der Assoziationsmethode sollte ein Umfeld geschaffen werden, in dem der Aspirant ungestört und allein ist, ohne Musik oder Ablenkungen anderer Art. In diesem Umfeld sollte er sich dem eigenen Frust und der eigenen Trauer vollends hingeben. Gegebenenfalls wird sich jener Erinnerung vergegenwärtigt, die den Aspiranten belasten. In diesem Zustand wird der eigene Frust in körperliche Anstrengung kanalisiert, zum Beispiel Liegestütze, Klimmzüge, Kniebeugen oder Schläge. Die gesamte körperliche Anstrengung soll im Dienst jenes emotionalen Frustes stehen. Der Praktizierende muss jede Hemmung fallen lassen, gegebenenfalls anfangs lediglich moderat, später fortschreitend intensiver und ungehaltener. Da sich der Aspirant vermutlich über viele Jahre hinweg angewöhnt hat, die eigenen Gefühle zu unterdrücken, was wiederum dazu geführt hat, dass jene Emotionen in bestimmten Situationen unkontrolliert ausbrachen, wie ein unverhältnismäßig stark gestauter Damm, wird es gegebenenfalls der sukzessiven Überwindung des eigenen Schamgefühls bedürfen, um sich jenen Emotionen vollends hingeben zu können. Es ist vor keinem Gedanken und keiner Fantasie Halt zu machen, solange jene Gedanken und Fantasien in die körperliche Verausgabung kanalisiert werden. Es ist erst dann aufzuhören, wenn die belastenden sowie frustinduzierenden Gedanken und Emotionen, trotz des gezielt herbeigeführten Stimmungszustandes, kurzzeitig beinahe vollkommen verschwunden sind und oder intensive körperliche Erschöpfung eingetreten ist. Es ist nicht ausreichend, die Assoziationsmethode der körperlichen Verausgabung einmalig oder lediglich sporadisch durchzuführen. Einmalige oder sporadische Durchführung wird lediglich dazu führen, dass sich der Aspirant kurzzeitig besser fühlt. Die Assoziationsmethode sollte regelmäßig praktiziert werden. An körperlicher Betätigung, das heißt direktem Aggressions- und Frustabbau, führt kein Weg vorbei. Gegebenenfalls ist es notwendig, auf dem Weg zur Selbstbefreiung über mehrere Tage, Wochen oder sogar Monate zu bestimmten Tageszeiten hinweg ausschließlich jene entladende Assoziationsmethode zu praktizieren, bevor sich weiterer psychologischer Methoden bedient wird. Keine einzige Emotion, welche nachfolgende Reflexionsprozesse korrumpiert, darf zurückgehalten werden. Projektionsmethode. Die Projektionsmethode ist die Grundlage tatsächlicher Selbstbefreiung. Die Projektionsmethode ist täglich oder mehrmals täglich auszuführen. Die Projektionsmethode ist eine bewusste Meditation. Der Reflektierende, Meditierende, begibt sich in einen Raum, in dem er von Ablenkungen befreit ist. Zu Ablenkungen gehören beispielsweise andere Personen, Musik, laute Geräte, starke Lichtquellen oder ähnliches. Es ist von zentraler Bedeutung, dass der Reflektierende, Meditierende allein ist und keine Musik hört. Er soll sich ausschließlich auf sich und seine Gedanken konzentrieren. Weiterhin soll er im Vorfeld nicht durch Musik oder ähnliches in irgendeine bestimmte Stimmungslage gedrängt werden. Es kann nützlich oder notwendig sein, dass der Meditierende während der gesamten Meditation die Augen geschlossen hält. Der Meditierende sitzt oder liegt entspannt an einer Stelle. Sollte der Meditierende während der Projektionsmethode auf andere Gedanken kommen, ist sich immer wieder auf jene projizierte Situation zu konzentrieren. Falls Atemnot eintritt, sollte sich der Meditierende vorübergehend darauf konzentrieren, kontrolliert ein- und auszuatmen. Das Ziel der Projektionsmethode ist das Begeben in einen mentalen Zustand, in dem sich die eigenen Sorgen und gefürchteten oder abgelehnten Szenarien vollends, so gefühlsintensiv wie möglich, als real gegeben vergegenwärtigt werden. Es kann sich dabei um fiktive Szenarien oder gegebenenfalls anfänglich um Szenarien handeln, die bereits geschehen sind. Es muss sich so realistisch, realitätsnah wie möglich vergegenwärtigt werden, was am meisten gefürchtet oder abgelehnt wird. Sobald ein leichter emotionaler Gewöhnungseffekt eintritt, während diese Meditation durchgeführt wird, ist das Szenario zu extremisieren. Der Meditierende soll sich jenes Szenario noch schlimmer, noch grausamer und noch grotesker vorstellen. Daraufhin wird nach einiger Zeit gegebenenfalls ein erneuter Gewöhnungseffekt eintreten. Wie lange dies dauert, ist abhängig von der meditierenden Person, woraufhin das Szenario wiederum nochmals extremisiert wird und so weiter. Dieser Vorgang ist so oft zu wiederholen wie möglich nötig, um einen Gewöhnungseffekt zu vermeiden. Es ist von zentraler Bedeutung, dass es sich um das schlimmste Szenario handelt, das sich der Meditierende vorstellen kann. Mit sämtlichen Facetten und Einzelheiten sollte das anscheinend schlimmste Szenario konstruiert worden und das Maximum an emotionaler Realitätsnähe erreicht sein, ist dieser Zustand fortwährend aufrechtzuerhalten. Es ist gegebenenfalls nötig, sich immer wieder auf die Gravität der projizierten Situation und die emotionale Realitätsnähe zu konzentrieren, sich quasi immer wieder und immer tiefer in jene Projektion hineinzuwerfen. Es sollen möglichst all jene negativen Emotionen gefühlt werden, die in einer solchen Situation hervorgebrochen sind bzw. hervorbrechen würden. Der Meditierende soll sich bestmöglich einbilden, dass diese Situation tatsächlich eingetreten ist. Es sollte sich so anfühlen, als sei die Projektion Realität geworden. Das Projizierte soll vollständig als real und unmittelbar akzeptiert werden. Nicht nur das Gesamtszenario, sondern jeder emotionale Winkel jenes Gesamtszenarios soll so realitätsnah wie möglich durchlebt werden. Dies kann gegebenenfalls viel Zeit in Anspruch nehmen. Es darf keine Rechtfertigungen, keine Ausflüchte, keinen weltanschaulichen oder moralischen Trost und keine versteckten Hoffnungen geben. Jede Rechtfertigung, jede Ausflucht, jeder weltanschauliche Trost und jede Hoffnung auf Besserung muss im Rahmen der Projektion vollständig und kompromisslos getilgt werden. Meditationen decken womöglich weitere Facetten von abgelehnten Szenarien und weitere Ängste auf, die dem Meditierenden zuvor nicht bewusst waren. Diese neuen Facetten und Ängste tragen wiederum dazu bei, dass das schlimmstmögliche Szenario in der nachfolgenden Meditation facettenreicher und drastischer ausfällt als in den vorherigen Meditationen. Das heißt, dass mehr Facetten und Ängste adressiert werden oder bereits bestehende Facetten und Ängste tiefgreifender adressiert werden. Es ist von zentraler Bedeutung, dass der Projektionszustand in jeder Meditation so schlimm ausfällt, wie er nur ausfallen kann. Nur dann ist es möglich, dass sich verschiedene Ängste und Sorgen untereinander relativieren oder sogar ausspielen. Weiterhin können sich, wenn alle Facetten und Ängste tiefgreifend adressiert werden, die zentralen Urängste des Aspiranten zeigen, die jene untergeordneten Ängste und Sorgen verursachen. Haben sich diese Urängste offenbart, können sie in zukünftigen Meditationen gezielter und intensiver adressiert werden. Eine Meditation ist erst dann zu beenden, wenn die Konzentrationsfähigkeit signifikant abnimmt. Sobald eine Meditation beendet ist, wird sich der gefühlte seelische Zustand im Nachhinein deutlich verbessern. Obwohl sich der Meditierende gegebenenfalls fortwährend mit jenen projizierten Sachverhalten beschäftigen wird, wird ihm die tatsächliche Realität um ein Vielfaches besser vorkommen als zuvor. Jeder Meditationsvorgang beginnt mit den anfangs beschriebenen Schritten. Das projizierte Szenario ist schrittweise zu radikalisieren, bald ein Gewöhnungseffekt eintritt. Gegebenenfalls werden die verschiedenen Schritte nach mehrmaligen Meditationsvorgängen schneller erreicht, sodass, trotz intensiveren und facettenreicheren projizierten Szenarien, die absolute Zeitdauer der Meditation nicht notwendigerweise proportional zunimmt, sondern bisweilen sogar abnimmt. Anfänglich wird es dem Aspiranten gegebenenfalls schwerfallen, sich intensiv genug in jene projizierte Situation hineinzufühlen. Dies ist lediglich eine Sache der Übung und häufig eine Frage der Bereitschaft, sich auf die eigenen Abgründe einzulassen. Nachdem die Projektionsmethode mehrfach konsequent durchgeführt wurde, wird es der schlimmstmögliche Zustand auch während der Meditation an emotionaler Durchschlagskraft verlieren. Gegebenenfalls wird ein Zustand eintreten, in dem jenes Schlimmste nur noch eine schwache emotionale Reaktion hervorruft und keine Aufregung induziert. Irgendwann wird das Schlimmstmögliche vollständig akzeptiert und als emotional in irgendeiner Weise tragbar empfunden. Wie lange dies dauert und wie viele Meditationsdurchgänge dies erfordert, ist einerseits abhängig vom Aspiranten selbst, dem Ausmaß des emotionalen Lasters des Aspiranten und von der Intensität und dem Fokus, die der Aspirant während der Meditation aufbringen kann. Je tiefgreifender die eigenen Ängste und Sorgen adressiert werden, desto schneller und nachhaltiger tritt langfristig die Gewöhnung ein. Ist dieser Zustand der Gewöhnung erreicht, soll sich der Meditierende Gedanken darüber machen, wie er in dieser projizierten Situation praktisch handeln sollte. Was gibt es für konkrete Lösungen für jene Probleme? Wie ist weiterhin zu verfahren, nachdem jenes oder solches eingetroffen ist? Wie ließe sich der Schaden, der durch jeden oder solchen Umstand zustande gekommen ist, minimieren? Wie ließe sich den eigenen Lebenszielen oder Idealen in jener Situation bestmöglich nachkommen? Bestmöglich heißt bestmöglich. Bestmöglich heißt nicht gut, einfach, problemlos, schön, angemessen oder ähnliches. Welche Ideale oder Ziele lassen sich im Rahmen solcher Gegebenheiten überhaupt noch anstreben und verwirklichen? Des Rätsels Lösung. Diejenigen Ideale, die nicht an irgendwelche weltlichen Bedingungen geknüpft sind, sondern vor allem die eigene charakterlich-psychische Verfassung betreffen. Diese Lösungen sollen wiederum im Rahmen der Meditation negiert werden. Der Meditierende soll sich umfassend Gedanken über alle ihm einfallenden praktischen Lösungsversuche machen. Darüber, was geschehen würde, wenn jene Lösungsversuche wiederum scheitern, Lösungsversuche für jene gescheiterten Lösungsversuche, Lösungsversuche für die gescheiterten Lösungsversuche, der gescheiterten Lösungsversuche und so weiter. Lösungsversuche für Schadensminimierung, Lösungsversuche für gescheiterte Lösungsversuche für Schadensminimierung und so weiter. Es soll pragmatisch durchleuchtet werden, welche Handlungsmöglichkeiten einem selbst in einem solchen, allumfassend nicht wohlwollenden Szenario zur Verfügung stünden. Die Durchleuchtung von Handlungsmöglichkeiten führt langfristig zu einer emotionalen Ruhe. Der Meditierende beschäftigt sich mit konkreten Lösungen und Handlungsversuchen, die er bei jener schlimmstmöglichen Situation umsetzen würde. Dadurch wird der Meditierende im realen Leben eine gefühlte Sicherheit gewinnen und nicht verzweifeln, da er sich bereits im Vorfeld klar darüber geworden ist, wie er in bestimmten Fällen zu handeln hat. Der Meditierende ist emotional und handlungspsychisch vorbereitet. Nachdem Meditationen in einem derart fortgeschrittenen Stadium mehrmals durchgeführt wurden und sich sämtliche Handlungsversuche vergegenwärtigt und bewusst gemacht sowie im Anschluss schlimmstmöglich dekonstruiert wurden, wird sich eine umfassende Akzeptanz allen Handlungsversagens breit machen. Der Meditierende weiß, was zu tun wäre, wenn jene Handlungsversuche scheitern und akzeptiert im Vorfeld bereits, dass sämtliche Handlungsversuche gegebenenfalls vollständig scheitern. Der Aspirant wird nach konsequenter und mehrmaliger Meditation schließlich, ob gewollt oder ungewollt, jede Verzweiflung und emotionale Hilflosigkeit verlieren. Es ist immer klar, was zu tun wäre, es ist klar, was gegebenenfalls kommt und es gibt keine Situation, die impulsiven Frust hervorruft, da sogar das Schlimmstmögliche bereits mehrfach und umfassend durchleuchtet wurde. Er ist mental und emotional auf alles vorbereitet. Erst wenn das schlimmstmögliche Szenario von der reinen Emotionalisierung in die pragmatische Erwägung gezogen wird, kann sachlich damit umgegangen werden. Die schlimmstmögliche Situation ist für den Fortgeschrittenen nicht mehr der dämonisierte Abyss, sondern quasi ein weltliches Schachspiel, das man spielt. Die ehemals nebulöse, gegebenenfalls verdrängte Angst wird zum kalkulierbaren Szenario emporgehoben. Die Tatsache, dass das Schlimmstmögliche seinen Schrecken verloren hat, wird dazu führen, dass sämtliche alltäglichen Sorgen und all jene unerwünschten Gegebenheiten, die geringer als das Schlimmstmögliche ausfallen, als Kleinigkeiten erkannt werden. Was ist schon ein Missgeschick im Alltag im Angesicht jenes Schlimmstmöglichen? Was sind schon schlimme Dinge im Angesicht des Schlimmstmöglichen? Was ist schon das Schlimmstmögliche, wenn man emotional damit umzugehen gelernt hat? Wer sich das Schlimmstmögliche nicht ausgiebig vergegenwärtigt hat, dem wird jede Banalität des Alltages, seien es Beleidigungen, soziale Verschmähung oder Ähnliches, vorkommen wie ein pochender Hammer, der auf ihn einschlägt. Wer sich das Schlimmstmögliche nicht ausgiebig vergegenwärtigt hat und sich keine Gedanken darüber gemacht hat, wie er in welcher Situation zu handeln hat, der wird im Zuge seiner praktischen Orientierungs- und Hilflosigkeit auch im Alltag schnell verzweifeln. Je intensiver und realitätsnäher die Meditationen ausfallen, desto stärker überträgt sich die Selbstsicherheit, die in jenen Meditationen gewonnen wird, auf die Lebenspraxis außerhalb jener Meditation. Diese gewonnene Selbstsicherheit lässt sich praktisch im Alltagsleben, in Extremsituationen sowie in Träumen überprüfen. Projektionsmethode im Alltag. Sollte sich beim Aspiranten im Alltag eine Furcht oder ein unangenehmes Gefühl anbahnen, darf jenes Gefühl nicht verdrängt oder relativiert werden. Es darf weder das Gefühl noch die anscheinend weltliche Ursache jenes unmittelbaren Gefühls relativiert werden. Zum Beispiel eine Beleidigung, die ein negatives Gefühl hervorruft. Die Relativierung ist lediglich eine Form der Verdrängung. Die emotionale Wirkung wird abzumildern versucht, indem die angebliche Quelle jenes negativen Gefühls ihrer rationalen Basis beraubt werden soll. Wer aus emotionalen Gründen relativiert, der erträgt die Gegebenheit nicht als Absolutum und versucht, dieses empfundene Absolutum abzuschwächen. Wenn sich im Alltag eine Furcht oder ein unangenehmes Gefühl anbahnt, ist die Quelle, die anscheinend weltliche Ursache jener Furcht oder jenes unangenehmen Gefühls, weltanschaulich zu radikalisieren. Erfährt man beispielsweise eine Beleidigung, eine Verschmähung oder geschieht einem ein Missgeschick, ist dies kurz meditativ zu extremisieren. Zum Beispiel in jener Form, dass die Beleidigung keine zweifelhafte oder scherzhafte Aussage irgendeiner Person sei, sondern uneingeschränkten Wahrheitsgehalt habe. Man sei beispielsweise nicht gemäß jenem oder solchem Maßstab hässlich oder nichtswürdig, sondern absolut und in jeder Hinsicht. Diese radikalste Version ist uneingeschränkt zu akzeptieren. Gegebenenfalls ist sich weiterhin zu überlegen, wie man praktisch damit umgehen sollte. Nun sei man absolut hässlich oder nichtswürdig, was täte dies schon dem Erstreben und Voranschreiten hinsichtlich der eigenen Ideale Abbruch? Ein weiteres Beispiel ist der Gedanke an irgendeine groteske Fratze oder Gestalt, die Grausamkeiten an der eigenen Person ausüben will. Dies führt bei manchen Personen in manchen Fällen gegebenenfalls zu Ängsten oder empfundenem Unbehagen. Die erste Intuition einer sklavischen Person ist zumeist, diese Gedanken zu verdrängen. Die Ursache der unangenehmen Gefühle ist jedoch nicht die Fratze oder Figur selbst, sondern der eigene Umgang damit. Die Fratze oder Gestalt wird als derart relevant erachtet, dass es überhaupt als nötig erachtet wird, diese zu verdrängen. Schließlich liegt der emotionale Konflikt darin, ob diese Fratze oder Gestalt real gegeben sei oder nicht. Die versuchte Verleugnung als real gegebenes führt zur emotionalen Emporhebung des Unbehaglichen und letztendlich zur Verzweiflung. Akzeptanz im Sinne von nüchterner Vergegenwärtigung führt zur Ruhe. Die Fratze oder Gestalt ist sich möglichst realitätsnah zu vergegenwärtigen, mitsamt allen möglichen Grausamkeiten, die sie an der eigenen Person ausüben könnte. Dies ist zu akzeptieren. Sobald sich das Szenario lange genug vergegenwärtigt wird, das Szenario akzeptiert wird und das gesamte Szenario dadurch klar sowie berechenbar wird, verliert es an Schrecken. Tod und Ungewissheit. Nichts und Chaos. Die beiden Urängste, auf die sich anscheinend alle anderen Ängste zurückführen lassen, sind die Angst vor dem Tod, Nichtsein und die Angst vor der Ungewissheit. Bei vielen Personen werden die Meditationen auf immer konkretisiertere Formen jener Urängste hinauslaufen. Erst wenn diese beiden Urängste überwunden sind, ist jene Person tatsächlich frei und erst wenn diese beiden Urängste überwunden sind, sind alle anderen Gegebenheiten, Ängste und Sorgen tatsächlich auf ihren Platz verwiesen. Es kann nötig oder sinnvoll sein, diese beiden Urängste unabhängig von der üblichen Projektionsmethode zusätzlich zu verarbeiten. Dazu wird sich ebenfalls der radikalen Projektion bedient, jedoch ohne von Zwischenschritten oder Ausgiebigkeit Gebrauch zu machen. Diese urangstzentrierte Projektionsmethode sollte mindestens immer dann angewendet werden, wenn sich bei dem Gedanken oder der Konfrontation mit Tod und Ungewissheit auch nur das geringste Unbehagen breit macht. Dies kann anfänglich mehrmals täglich vorkommen. Die Methode nimmt lediglich einige Sekunden oder wenige Minuten in Anspruch. Aufgrund des sehr direkten Verfahrens, das eine grundsätzliche Selbsteinschätzung und psychische Stabilität voraussetzt, ist es gegebenenfalls empfehlenswert, jene kurze Methode erst anzuwenden, nachdem die ausgiebige Meditation bereits mehrmals abgeschlossen und gewisse Fortschritte erzielt wurden. Der Tod, das Nichtsein oder die Ungewissheit soll sich so intensiv wie möglich vergegenwärtigt werden. Eine Möglichkeit ist beispielsweise die Projektion in den Glauben und das emotionale Befinden, dass man in wenigen Sekunden oder Minuten unvermeidlich einen Herzstillstand erleiden wird. Optional, dass alle geliebten Menschen sterben, man die Welt als Illusion erkennt oder ein anderes Szenario, das jene Urängste des Praktizierenden am besten adressiert. Es muss immer diejenige Urangst adressiert werden, die das ursprüngliche Unbehagen ausgelöst hat. Es macht beispielsweise keinen Sinn, sich des Todes zu vergegenwärtigen, wenn die Urangst vielmehr das Chaos ist. Das Szenario sollte sich so konkret und realitätsnah wie möglich vergegenwärtigt werden. Ist im Falle des Sterbens der fiktive Zeitpunkt festgesetzt, ist auf die Uhr zu schauen und bei entsprechend ausstehenden Sekunden die Zeit gedanklich herunterzuzählen. Während die Gesamtzeit herunterläuft, ist das kommende Ereignis zu akzeptieren und notgedrungen mit sich und seinem Leben abzuschließen. Schlägt der Zeiger 0, muss der Meditierende bereit sein zu sterben. Man schließe die Augen, zähle die letzten Sekunden herunter und nehme das Unvermeidbare an. Man denke gegebenenfalls an die Wahrung der eigenen Ideale, an unerfüllte Vorhaben, an geliebte Menschen und schreibe, sofern dies der Vergegenwärtigung dienlich ist, gegebenenfalls einen Abschiedsbrief. Das Ziel ist, Tod, Nichtsein und Chaos so umfassend wie möglich zu akzeptieren und nüchtern zu betrachten. Beispielsweise in Gedanken immer wieder zu sterben, sodass der Aspirant die Angst davor verliert. Fragende Reflexion. Wer den eigenen Verhaltensweisen und Charakterzügen auf den Grund gehen will, und dies ist nötig, um konstruktiv mit ihnen umzugehen, der muss sich selbst befragen. Bei der Selbstbefragung ist es notwendig, dass der Praktizierende gnadenlos und kompromisslos ehrlich mit sich ist. Wer sich rechtfertigen oder sein Selbstbild krampfhaft aufrechterhalten will, der ist von vornherein nicht ehrlich genug mit sich selbst, als dass jene fragende Reflexion konstruktiv wäre. Der Praktizierende muss bereit dazu sein, sein eigenes Selbstbild gegebenenfalls vollständig auf den Kopf zu stellen. Es ist wichtig, dass sich mit keiner Antwort zufrieden gegeben wird. Die meisten hören beim Stamm auf, im Glauben, es handle sich um die Wurzel. Die Befragung soll immer tiefer geführt werden. Erst nach vielfachen fragenden Reflexionen wird sich der Grund der eigenen Persönlichkeit bemerkbar machen. Es reicht nicht aus, das Problem oberflächlich ausfindig zu machen. Das Problem muss immer und immer wieder mit bestmöglicher Klarheit und Rationalität auseinandergenommen, untersucht und aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet werden. Die Befragungen und Beantwortungen müssen ausführlich, mehrschichtig und komplex sein. Simplifizierte und oberflächliche Antworten helfen dem Praktizierenden nicht weiter. Gegebenenfalls muss jedes kleine Detail hervorgeholt werden. Frage dich ausführlich, unter anderem: Welche Situationen erregen besonders viel emotionales Leid in dir? Welches Gefühl rufen jene Situationen hervor? Welche Verhaltensweisen legst du an den Tag, wenn du mit jenen oder grundsätzlich mit unangenehmen Situationen konfrontiert wirst? Weshalb, wie lange und seit welchen Ereignissen weist du diese Verhaltensweisen auf? Wie hat sich jenes damalige Ereignis oder jene damalige Situation angefühlt? Wie bist du damals mit dem Ereignis oder der Situation umgegangen? Welches Gefühl ruft die Erinnerung oder die erneute Konfrontation mit jener Situation hervor? In welchen Situationen kehrt jenes, gegebenenfalls Minderwertigkeitsgefühl, zurück? Werden die Geschehnisse und Gefühle verdrängt und/oder kompensiert? Falls ja, wie? Weshalb wird anscheinend auf jene Weise verdrängt, kompensiert und nicht auf eine andere Weise? Liegt dies an anderen Geschehnissen oder charakterlichen Dispositionen? Falls nicht verdrängt oder kompensiert wurde, wie wird im Alltag andernfalls bewusst oder psychisch reflexartig damit umgegangen? Und so weiter. Man frage sich in erster Linie nicht, was das Phänomen konkret war, mit dem man konfrontiert wurde, sondern weshalb man auf jene Art und Weise auf jenes Phänomen reagiert hat. Die Erkenntnis der eigenen Person liegt nicht unbedingt in der Untersuchung der aufgetretenen weltlichen Phänomene, sondern in der Untersuchung des eigenen praktischen und emotionalen Umgangs damit. Dekonstruktion der Idealisierung. Traumatische oder besonders prägende Ereignisse sind in erster Linie emotionale Erlebnisse, nicht faktische Umstände. Beschäftigen oder belasten die eigenen Emotionen, nicht irgendwelche oberflächlichen mechanischen Tatsachen, die auf jene oder solche Weise abgelaufen sind. Wer die eigene Vergangenheit und diejenigen Gegebenheiten und Personen, welche die eigene Psyche beschäftigen, sachgemäß betrachten und angemessen aufarbeiten will, der muss jene Gegebenheiten und Personen auf den Boden der Tatsachen zurückführen und muss sie entidealisieren. Es gibt verschiedene Arten der Idealisierung. Drei Arten der Idealisierung sind Glorifizierung, Sakralisierung und Dämonisierung. Letztlich handelt es sich bei diesen drei Arten um verschiedene Seiten desselben Würfels. Weiterhin sind die Arten der Idealisierung untereinander permeabler als Idealisierung und Nicht-Idealisierung. Idealisierung ist sehr stark weltanschaulich wertend und emotional benetzt, wohingegen nüchterne, nicht-idealisierende Betrachtungen in erster Linie deskriptiv sind. Im Angesicht der erstrebten, sachlichen, geordneten und nachhaltigen Auseinandersetzung mit sich selbst macht es keinen Unterschied, ob eine Person oder eine Situation glorifiziert, sakralisiert oder dämonisiert wird. In allen drei Arten der Idealisierung steckt dieselbe Mystifizierung, Überhebung und Verklärung. Der Aspirant muss sich im Rahmen der Entidealisierung sukzessive angewöhnen, seine Aufmerksamkeit auf Dinge zu fokussieren, die tatsächlich faktisch geschehen sind oder in Erfahrung gebracht wurden. Die Betrachtung jener idealisierten Gegebenheiten oder Personen muss möglichst deskriptiv erfolgen. Soll betrachtet werden, was in jener Gegebenheit faktisch geschehen ist oder wie jene Person sich faktisch verhalten hat. Erst sobald der Aspirant mehrmals ausgiebige faktische Betrachtung angestellt hat, sollte er sich in den Bereich der Spekulation begeben, zum Beispiel aus welchen Gründen irgendeine spezifische Person etwas Bestimmtes getan hat. Spekulative Reflexion sollte erst im späteren Verlauf erfolgen, da sie sehr anfällig für weitere Idealisierung ist, wie beispielsweise der Glaube an außerordentlich heroische oder außerordentlich bösartige Absichten entsprechender Personen. Es muss sich schrittweise angewöhnt werden, jene Person oder Gegebenheit methodisch zu betrachten wie eine mathematische Formel. Auf dieselbe Weise, wie idealisierte Gegebenheiten und Personen zum Zweck der Entidealisierung betrachtet wurden, sollten die eigenen emotionalen Reaktionen betrachtet werden, die damaligen wie die heutigen. In langsamen wie konsequenten Schritten soll jede Facette der Gegebenheit oder Person und der eigene Umgang damit untersucht werden. Es ist nicht nötig, dass dies unmittelbar zu sämtlichen möglichen Einsichten über jeden Sachverhalt führt. Die emotionale Aufarbeitung und Selbsterkenntnis ist ein sukzessiver Prozess, der mehrmalige Reflexionen erfordert. Umkehrmethode. Wenn Personen verschmäht werden, hört man sie oft sagen, dass die Meinung der Leute sie nicht interessiere. Wenn jene Personen jedoch Komplimente oder Zuspruch hören, fühlen sie sich geschmeichelt. Dies ist ein fundamentaler Widerspruch. Die erste Aussage ist eine Lüge, die entweder das Gegenüber glauben soll oder die Person selbst glauben will. Die beiden Dimensionen der emotionalen Abhängigkeit von sozialen Gegebenheiten stehen in einem direkten Zusammenhang. Wer sich von Zuspruch und Komplimenten vereinnahmen lässt, beinahe ekstatisch zum Überschwung neigt, der wird sich auch durch Verschmähungen und Beleidigungen sehr verletzt fühlen. Der Aspirant wird sich nicht von Verschmähungen emotional lösen können, wenn seine eigene Identität und Stimmung von Zusprüchen oder Komplimenten abhängt. Die eigene Identität und Stimmung müssen gefestigt, unabhängig von Zusprüchen oder Komplimenten sein. Es ist für den Aspiranten am einfachsten, die emotionale Unabhängigkeit in Situationen des sozialen Zuspruchs zu üben. Wird der Aspirant mit Zuspruch und Komplimenten konfrontiert, muss er sich angewöhnen, bodenständig zu bleiben. Der Zuspruch und die Komplimente müssen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden. Es handelt sich um relative Meinungen bestimmter Personen, die ein bestimmtes Bild von einem selbst haben. Letzten Endes ändern weder die Zusprüche noch die Komplimente etwas an der eigenen Verfassung. Weder ist man kompetenter in einer Hinsicht, wenn jemand einen dafür lobt, noch ist man fachlich befähigter, etwas zu tun, nur weil jemand der Meinung ist, dass man etwas gut könne. Hat sich der Aspirant die intuitive Relativierung von Komplimenten und Zusprüchen angewöhnt, werden Verschmähungen von ganz allein an Relevanz verlieren. Es ist jedoch nicht empfehlenswert, dass der Aspirant aktiv dieselbe Methode bei Verschmähung anwendet. Bei Verschmähung ist die radikalisierende Projektionsmethode anzuwenden. Andernfalls hat die Relativierungsmethode bei Situationen, die noch negative Emotionen hervorrufen, verdrängenden Charakter. Es ließe sich behaupten, dass es doch schön sei, die Höhen und Tiefen des Lebens zu spüren. Für tatsächlich Gepeinigte wiegen die angeblichen Höhen des Lebens, die bei Zuspruch und anderem kurzweiligen Lustempfinden bereits nach wenigen Momenten verflogen sind, die emotionalen Abgründe jedoch gegebenenfalls nicht auf. Die Sucht nach Zuspruch, die Sucht nach jenen angeblichen Höhen, die bisweilen solche euphemistischen Behauptungen aufstellt, ist lediglich das Symptom tiefer psychischer Abgründe, die vorübergehend kaschiert werden sollen. Es ist nach wie vor ein Sklavenjoch, wenn die Höhen des Lebens durch willkürlichen Zuspruch irgendwelcher Personen bedingt sind. Nach wie vor wird sich dem Zucker des Tyrannen hingegeben. Der Tyrann ist in diesem Fall die Pathologie, die eigene Identität und das eigene Selbstwertgefühl, bisweilen beinahe vollständig, von derlei Begebenheiten bestimmen zu lassen. Wer psychisch frei ist, der produziert seinen eigenen Nektar. Unwohlfühlmethode. Gibt Verhaltensweisen oder Zustände, die dem Sklaven peinlich sind, solange sie von anderen wahrgenommen werden. Der Ursprung jenes Peinlichkeitsgefühls ist die emotionale Abhängigkeit von erfahrener oder erwarteter sozialer Bestätigung. Verhaltensweisen, die dem Aspiranten peinlich sind, sollte er überwinden, wenn es sich um Laster handelt. Oder er sollte jene Verhaltensweisen offen praktizieren und gestehen, wenn es sich nicht um Laster handelt, sondern das tatsächliche Laster vielmehr seine eigene emotionale Abhängigkeit von sozialer Bestätigung ist. Nur durch sich sukzessive steigernde, absichtliche Zurschaustellung jener nicht lasterhafter, jedoch als peinlich empfundener Verhaltensweisen ist der Aspirant dazu in der Lage, jene emotionale Abhängigkeit von sozialer Bestätigung zu überwinden. Im Rahmen der Unwohlfühlmethode begibt sich der Aspirant beispielsweise gezielt mit solchen Klamotten oder temporären Schönheitsmakeln in die Öffentlichkeit, die er als peinlich oder beschämend empfindet. Die Schönheitsmakel dürfen in keiner Weise verdeckt oder versteckt werden. Im Fall der Kleidung handelt es sich gegebenenfalls um jene Kleidung, die der Aspirant zu Hause trägt. Spaziergänge. Spaziergänge sind keine konkrete psychologische Methode. Spaziergänge sind vielmehr ein Mittel, um grundsätzliche Überlegungen und Reflexionen anzuregen, die gegebenenfalls zur Anwendung konkreter psychologischer Methoden und zu bestimmten Selbsterkenntnissen führen. Spaziergänge, die dem Zweck der Beschäftigung mit dem eigenen Geist und der eigenen Psyche dienen, sollten möglichst ohne Ablenkung vollzogen werden. Zur Ablenkung zählen beispielsweise Musik, andere Personen, Krach oder große Menschenmengen. Diese Spaziergänge sollten allein, bestenfalls naturnah und ohne die Mitnahme irgendwelcher Dinge erfolgen, welche die eigene Aufmerksamkeit von der Beschäftigung mit sich selbst hinweglenken. Je stärker der Aspirant im Alltagsleben von der Beschäftigung mit sich selbst hinweggelenkt wird, zum Beispiel da sich viele Personen im Haushalt befinden, und je größeren Nachholbedarf er bezüglich der Beschäftigung mit sich selbst hat, desto wichtiger sind jene alleinigen Spaziergänge und desto häufiger sollten sie ausgeführt werden. Areflexive Methode. Einigen kann es dienlich sein, zusätzlich areflexive Methoden zu praktizieren. Es handelt sich um Meditationen und/oder Atemübungen, die unter versuchter vollständiger Gedankenlos durchgeführt werden. Der Praktizierende konzentriert sich darauf, an gar nichts zu denken und sich gar nichts zu vergegenwärtigen, außer gegebenenfalls eine spezifische Sinneswahrnehmung. Diese Methode ist manchen Aspiranten anscheinend dabei behilflich, eigene lasterhafte emotionale Tendenzen kurzweilig zurückzusetzen und gegebenenfalls Hysterie oder Aufregung abzumildern, sodass vorübergehend psychische Unaufgeregtheit und Ruhe eintritt. Strukturierung des Tages und des Lebens. Wer unorganisiert vor sich hin lebt, der wartet lediglich darauf, bis die eigene innere Leere und Niedergeschlagenheit ihn befällt. Es reicht nicht aus, lediglich einige Stunden des Tages organisiert zu leben. Es braucht klare Tageselemente und klare Ziele, die Schritt für Schritt verfolgt werden. Je anfälliger der Aspirant für Niedergeschlagenheit ist, desto strenger muss der Tagesplanstrukturierung nachgegangen werden. Die daraus entspringende weltliche Produktivität ist für den Aspiranten lediglich eine mehr oder minder willkommene Begleiterscheinung. Die Strukturierung des Alltags und des Zielstrebens muss die schrittweise Annäherung an das gewünschte Ideal oder den gewünschten Lebensstil ermöglichen. Dafür ist zunächst nötig, dass sich der Aspirant ausgiebig Gedanken darüber macht, wonach er im Leben, vor allem charakterlich, strebt. Welchen Charakter und welche persönlichen Ideale hält der Aspirant für besonders erstrebenswert? Welche Tätigkeiten möchte der Aspirant ausführen oder welche Tätigkeiten liegen ihm besonders? Nach diesen persönlichen Erkenntnissen muss sich die entsprechende Tages- und Lebensstruktur richten. Weltliche Errungenschaften spielen keine Rolle. Sie sind lediglich eine Begleiterscheinung des charakterlichen Strebens, nicht dessen Zweck. Frage dich erstens, wie verhalte ich mich? Was sind zum jetzigen Zeitpunkt meine Angewohnheiten? Nicht, was war gestern oder was wird morgen sein, sondern was liegt jetzt vor? Frage dich zweitens, wie möchte ich mich verhalten? Was sind Angewohnheiten, die ich als erstrebenswert erachte? Welche Charakterzüge möchte ich besitzen? Wie möchte ich sein? Was sind, aus welchen Gründen auch immer, meine charakterlichen Ideale? Wurden jene Fragen beantwortet, gleiche man das unmittelbar Gegebene durch Habitualisierung und charakterliche Weiterentwicklung an das Ideal an. Die Strukturierung der Lebensführung ermöglicht kleine Errungenschaften, die täglich erlangt werden. Nach jedem Tag hat der Aspirant irgendwelche konkreten Ziele erreicht. Spielt keine Rolle, wie klein die alltäglichen Zielsetzungen und Errungenschaften sind. Ein Ziel ist ein Ziel, eine Errungenschaft ist eine Errungenschaft und ein Schritt ist ein Schritt. Philosophisch wie psychisch. In der Lebensstrukturierung sollten die zentralen Facetten der menschlichen Existenz abgedeckt werden. Physisch, psychisch, intellektuell, sich gegebenenfalls mit einer anderen Facette überschneidend, kreativ. Es ist nicht nötig, jene Facetten gleichermaßen intensiv abzudecken, solange jede Facette in irgendeiner Form regelmäßig abgedeckt wird. Fehlende Beanspruchung führt zu Degeneration. Wer seine Psyche habitualisieren und pflegen will, der muss seine Physis habitualisieren und pflegen. Psyche und Physis sind unterschiedliche Phänomene derselben Einheit. Für die umfassende psychische und charakterliche Entwicklung ist irgendeine Form des physischen Trainings unabdinglich. Die Verbesserung der Physis begünstigt die Verbesserung der Psyche. Die Verbesserung der Psyche begünstigt die Verbesserung der Physis. Die Degeneration der Physis begünstigt die Degeneration der Psyche. Die Degeneration der Psyche begünstigt die Degeneration der Physis. Beispielsweise führt flache Atmung zu einer Sauerstoffunterversorgung der Zellen und gegebenenfalls zu einer eingefallenen Körperhaltung, die wiederum eine zunehmend flachere Atmung begünstigt. All dies führt zu moderater bis schwerer Niedergeschlagenheit, die ihrerseits jene physischen Symptome verstärkt und so weiter. Fortschritt im Bereich des Physischen eröffnet weiteres Fortschrittspotenzial im Bereich des Psychischen. Und sei es lediglich durch ein verbessertes Wohlgefühl, durch Entspannung, Auslastung, erhöhte Kraft oder ähnliches. Fortschritt im Bereich des Psychischen öffnet weiteres Fortschrittspotenzial im Bereich des Psychischen, beispielsweise mittels verbesserter Atmung, durch Angstabbau, einer verbesserten Herzschlagfrequenz oder ähnliches. Weiterhin begünstigen Fortschritte in beiden Bereichen beim Aspiranten die Ausprägung von Eigenschaften, die er auf den anderen Bereich oder gänzlich andere Bereiche übertragen kann. Selbstüberwindung, konsequente Zielverfolgung, Disziplin, Belastungsresistenz. Die physische Facette sollte bestehen aus gesundheitsförderlicher und möglichst geringfügig gesundheitsschädlicher Nahrungszufuhr. Die nützliche Mahlzeit ist die köstlichste Mahlzeit. Gezielter Forderung, beispielsweise Kraft, Ausdauer, Temperaturresistenz und so weiter. Entspannung und gezielter Regeneration, Dehnung, aktive Muskelentspannung und Lockerung, Kälte- und oder Hitzetherapien und so weiter. Die Komponente der gezielten Forderung lässt sich mit der Assoziationsmethode kombinieren. Physisches Training übt den Aspiranten weiterhin darin, unter Belastung klar zu denken, nicht aufzugeben und nicht zu verzweifeln. Habitualisierung. Um die eigenen Ideale, die man sich gesetzt hat, sowie die psychologischen Methoden zur Überwindung der eigenen Laster verwirklichen zu können, ist konsequentes Verhalten nötig. Eine Erkenntnis ohne eine darauffolgende Handlung ist nutzlos. Diese Konsequenz oder Disziplin muss der Aspirant lernen. Handlung, Habitus und Charakter. Selbstverwirklichung heißt, charakterlich so zu werden, wie man sein möchte. Die Grundlage des eigenen Charakters ist der eigene Habitus. Die Grundlage des eigenen Habitus ist die einzelne, vervielfältigte Handlung. Eine Handlung wird nach wiederholter, konsequenter Ausführung zur Gewohnheit und eine Gewohnheit, die sich über lange Zeit verfestigt hat, wird schließlich zum Charakterzug. Die einzelne Handlung ist nicht mehr und nicht weniger als ein Tropfen. Damit Handlungen zu Gewohnheiten und Gewohnheiten zu Charakterzügen werden können, müssen die entsprechenden Tätigkeiten kompromisslos ausgeführt werden. Das bedeutet, dass sie auch dann ausgeführt werden sollten, wenn sich die Person nicht in der gewohnten Umgebung befindet. Es muss nicht die exakte Tätigkeit sein, lediglich eine Tätigkeit, die letztendlich demselben Zweck nachgeht. Hat man in jener ungewohnten Umgebung wenig Zeit, so ist es besser, der Alltagsstrukturierung lediglich in geringer Weise als gar nicht nachzugehen. Beispielsweise ist es besser, bei umfangreichem Besuch, der viele Nächte irgendwo verbleibt, auf die Toilette zu gehen und sich dort 5 Minuten Zeit für Reflexion oder für eine konstruktive körperliche Aktivität zu geben, anstatt gar nichts zu tun. Es ist für die Aneignung von Gewohnheiten immer besser, irgendetwas, möge es noch so geringfügig sein, zu tun, anstatt in jeder Hinsicht gar nichts zu tun. Jede einzelne Handlung ist entscheidend. Wenig Fortschritt ist besser als kein Fortschritt, wenig Destruktivität ist besser als viel Destruktivität. Die gesamte Macht der Selbstverwirklichung und Selbstbefreiung liegt im alltäglichen Habitus. Wer sich im Alltag kein konsequentes Verhalten angewöhnt hat, der wird auch in Extremsituationen nicht annähernd standhalten können. Der Charakter wird nicht durch die einmalige, existenziell wichtige, theatralisch inszenierte Großentscheidung geprägt, sondern der Alltag, die repetitive Ausführung bestimmter Handlungen und Denkweisen bestimmt langfristig den Charakter eines Menschen. Großentscheidungen prüfen lediglich den bestehenden Charakter und dessen Stabilität. Es gibt 3 Stufen der habituellen Selbstbestimmung. Erstens Motivation. Das Hindrängen zu einer erstrebten Handlung steht im Konflikt zu schlechten Angewohnheiten und regressiven Charakterzügen. Es braucht einen distinkten Antrieb oder Anstoß, damit eine produktive oder konstruktive Handlung vollzogen wird. Zweitens Disziplin. Das konsequente Verfolgen und Ausführen der erstrebten Handlung trotz eines bestehenden inneren Konfliktes. Disziplin ist Selbstherrschaft. Das Ausmaß des Konfliktes kann sehr groß oder sehr gering sein. Der Disziplinierte führt die Handlung ungeachtet des Konfliktausmaßes aus. Drittens Selbstverfügbarkeit. Das unangeschränkte und konfliktlose Verfolgen sowie Ausführen der erstrebten Handlung und des erstrebten Lebens. Es liegt kein innerer Konflikt vor. Das ideell Angestrebte ist zum Lustvollen und oder Genugtuenden geworden. Selbstgesetz, Ideal und Emotionen stehen, zumindest mindestens in jener Hinsicht, in Einklang. Selbstverfügbarkeit ist, den inneren Konflikt, die innere Schizophrenie, überwunden zu haben. Habitus. Wer sich Konsequenz und Disziplin angewöhnen will, der muss sie immer wieder in Einzelfällen bewusst praktizieren. Anfänglich wird es nötig sein, dass sich der Aspirant geradezu dazu zwingt, bestimmte Handlungen auszuführen. Erstrebte habituelle Veränderungen kommen nur durch mehrmalige Überwindung zustande. Handlungen, die anfangs noch unter Zwang ausgeführt werden mussten, werden nach einiger Zeit der konsequenten Ausführung diszipliniert ausgeführt, ohne dass ein gezielter Antrieb dazu nötig ist. Wer sich im Laufe der Zeit angewöhnt hat, in einer Hinsicht die eigenen psychischen Hürden zu überwinden, dem wird es leichter fallen, die eigenen psychischen Hürden auch in anderen Hinsichten zu überwinden. Wer sich hingegen das Zaudern in einer Hinsicht erlaubt und angewöhnt, der wird nach einiger Zeit auch in anderen Hinsichten zu zaudern beginnen. Je öfter Probleme in Angriff genommen werden, desto leichter fällt die Inangriffnahme in Zukunft. Je öfter Probleme nicht in Angriff genommen werden, desto schwerer fällt die Inangriffnahme in Zukunft. Es gibt keine isolierten Handlungen. Es gibt keine unabhängigen Ausnahmen. Jede Handlung prägt die zukünftige Gewohnheit. Eine Ausnahme lädt zur nächsten ein. Erstrebenswerte oder nicht erstrebenswerte Ausnahmen sind die Gewohnheiten von morgen. Entweder eine Handlung oder ein reaktionäres Hingeben hinsichtlich einer bestimmten Sache steht im Zusammenhang mit einer momentan bestehenden Gewohnheit oder nicht. Besteht ein Zusammenhang irgendeiner Art, dann liegt der Fall vor, dass jene Handlung den bestehenden Habitus entweder verfestigt oder zersetzt. Pathologische Verhaltensmuster werden überwunden, indem sie nicht mehr durch Handlungen gefüttert werden. Dieses gezielte Aushungern sollte in den meisten Fällen eher schrittweise, sukzessive, deshalb jedoch nicht weniger konsequent, anstatt zäsurartig erfolgen. Eine Pathologie ist letztlich eine Angewohnheit, die zu irgendeinem psychischen Verschleiß führt. Die einzelne Handlung kommt stets vor der Angewohnheit und damit stets vor der Pathologie. Man braucht beispielsweise keinen Halt oder Bestätigung von außen, weil man schwach ist, sondern man ist schwach, weil man Halt von außen sucht, emotional braucht. Erst die sich emotional hingebende, wiederholte Inanspruchnahme einer Sache führt dazu, dass sie vom Luxus zum emotionalen Suchtmittel wird. Legitimierbare Ausnahmen im Handeln. Sogenannte Ausnahmen sind nur dann unbedenklich, wenn sie erstens zu keinem Regress hinsichtlich der Selbstbefreiung führen und zweitens der innersten Tendenz des Charakters widerstreben. Das heißt, wenn bereits Charakterzüge vorliegen, die jener Ausnahme habituell entgegenstreben. Sollte eine Ausnahme in einem Konflikt mit Handlungen stehen, die noch unter Zwang ausgeführt werden müssen, das heißt, noch nicht als Gewohnheit oder Charakterzug gefestigt sind, wird jene Ausnahme eine sehr regressive Wirkung auf den Entwicklungsfortschritt üben. Die Ausnahme steht in jenem Fall im unmittelbaren Kontrast zum eigenen Streben und zieht den Aspiranten tendenziell zurück in unerwünschte Gewohnheiten. Gegebenenfalls wird jeder Progress, der bis dahin errungen wurde, zunichte gemacht. Ausnahmen jener Art verhindern von vornherein, dass bestimmte Handlungen zu Gewohnheiten und Gewohnheiten zu Charakterzügen werden können. Erst dann, wenn der habituelle Fortschritt charakterlich gefestigt ist, sind sogenannte Ausnahmen unbedenklich her. Ausnahme wird häufig von Sklaven als Euphemismus gebraucht, um sich ohne Gewissensbisse erneut in die verfaulten Abgründe ihrer Laster zu werfen. Der Aspirant hüte sich davor, sei ehrlich zu sich selbst und bleibe aufmerksam. Methodische Vorfreude und gezielte Betrachtung. Anfänglich fällt es dem Aspiranten gegebenenfalls schwer, sich konstruktiven Tätigkeiten zu widmen, die irgendein Maß an Selbstüberwindung erfordern. Dies liegt nicht an vermeintlich fehlender Genugtuung, die durch konstruktive Tätigkeiten generiert wird, sondern vielmehr an der mangelnden Disziplin, jene Tätigkeiten tatsächlich auszuführen. Es kann sinnvoll sein, dass sich der Aspirant in die Vorfreude hinsichtlich jener Tätigkeiten hineintäuscht, indem er jedes Mal, wenn er an jene Tätigkeiten denkt, methodische Vorfreude und Euphorie walten lässt. Dazu eignen sich beispielsweise Redewendungen, die beim Gedanken an jene Tätigkeiten laut geäußert werden. Es eignen sich ebenfalls Gedanken, egal welcher Art, die den Aspiranten emotional antreiben und jene Tätigkeit emotional positiv konnotieren. Der Aspirant sollte sich stets die Konstruktivität seiner erstrebten Tätigkeiten vor Augen führen, wenn er an jene Tätigkeiten denkt oder sich mit ihnen auf irgendeine Weise auseinandersetzt. Diese Konstruktivität sollte sich so häufig, umfangreich und realitätsnah wie möglich vergegenwärtigt werden. Der Aspirant, der zuvor vor allem durch destruktiven Genuss angetrieben wurde, muss den konstruktiven Genuss zunächst erlernen. Je umfangreicher der Aspirant durch das vorherige Sklavenleben korrumpiert wurde, desto mühseliger wird jener Prozess. Praxis. Man schiebe nichts auf, sondern löse sämtliche Probleme, sobald sie auftreten. Man gewöhne sich an, die eigenen Probleme nicht zu verdrängen. Falls ein Problem auftritt, das sich unmittelbar beheben lässt, dann behebe man es unverzüglich. Falls sich ein Problem nicht unmittelbar beheben lässt, dann konstruiere man sich einen klaren und simplen Plan, wann, wie und auf welche Weise mit dem Problem anscheinend umgegangen werden muss, um es langfristig zu lösen. Man schließe daraufhin vorübergehend mit dem Problem ab. Es lohnt sich erst dann, sich erneut mit dem Problem zu beschäftigen, wenn die Gelegenheit zur Umsetzung jenes Plans eintritt. Tritt jener Zeitpunkt ein, setze man die geplanten Maßnahmen nüchtern um. Was man sich vornimmt, schließe man ab. Andernfalls nehme man es sich nicht vor. Man sollte sich nichts leichtfertig vornehmen. Die Konsequenz der eigenen Worte ist die Grundlage für die Konsequenz der eigenen Handlungen. Ein Vorhaben abzubrechen führt zur habituellen Aneignung von Inkonsequenz. Es spielt keine Rolle, wie weltanschaulich wichtig oder unwichtig dieses Vorhaben ist. Für die Aneignung von habitueller Konsequenz oder Inkonsequenz zählt lediglich, ob etwas Vorgenommenes durchgeführt wird oder nicht. Zum Praktischen lässt sich zum Aspiranten nichts anderes sagen als: Tu es einfach, mach. Keine großen Abwägungen, keine inneren Diskussionen um Vorwände, sondern handeln. Möglich und angemessen. Es gibt einen Unterschied zwischen demjenigen, was möglich ist, und demjenigen, was angemessen ist. Das praktisch Optimale für eine bestimmte Person ist nicht dasselbe wie das praktisch Optimale für eine andere Person. Es ist nicht einmal dasselbe wie das praktisch Optimale für dieselbe Person zu einem anderen Zeitpunkt. Man frage sich nicht, was im Bestfall möglich ist, sondern was im unmittelbaren Spektrum der jetzigen charakterlichen Verfassung am nachhaltigsten ist und tatsächlich konsequent durchgeführt werden würde. Wenn der Aspirant mangels Habitus noch nicht zur konsequenten Ausführung zeitintensiver oder anspruchsvoller Tätigkeiten in der Lage ist, ist es sinnvoller, wenn er zunächst lediglich weniger zeitintensive oder anspruchsvolle Tätigkeiten konsequent ausführt. Der Aspirant sollte sich langsam und nachhaltig an die erstrebten Ziele herantasten. Wer sich anfangs übernimmt, der wird nach einigen Wochen oder sogar Tagen die etablierte Struktur verkommen lassen. Wer von einem auf den anderen Tag alles tun will, der wird ebenso schnell gar nichts mehr tun. Ein gescheiterter Vorsatz ist ebenso nichtsnutzig wie gar kein Vorsatz. In erster Linie ist es das Zaudern. In zweiter Linie der unkalkulierte Übereifer, der dem Aspiranten den Aufstieg verwehrt. Dauer bis zur Selbstbefreiung. Das Verbiegen der kleinen Ketten ist leicht und motivierend. Bis jedoch sämtliche Ketten gesprengt sind und das Joch abgeworfen wurde, können viele Jahre des aktiven Voranschreitens nötig sein. Voranschreiten bedeutet in irgendeiner Weise voranschreiten. Voranschreiten bedeutet nicht schnell voranschreitend, problemlos voranschreiten, schnell voranschreiten, problemlos voranschreiten oder unter wohlwollenden Gegebenheiten voranschreiten. Wenn nicht zielgerichtet vorangeschritten wird, kann gegebenenfalls eine Lebenszeit nicht ausreichen. Und manche würden aufgrund ihrer mangelnden Konsequenz nicht einmal in der Ewigkeit ihr Joch abwerfen können. Mehr noch als Monate, Jahre oder Jahrzehnte braucht es Anstrengung, Schmerz und Überwindung. Dies sind die tatsächlichen Währungen der Selbstbefreiung, nicht die Zeit an sich. Es können viele Jahre vergehen und dennoch wird sich in jeder Hinsicht wenig oder sogar gar nichts verändern. Es können einige Minuten vergehen und dennoch wird sich sehr viel ändern. Fragmente, Ketten zerschlagen. Nichtsnutzig ist das Zerschlagen einiger Ketten, wenn dafür andere Ketten angelegt werden. Es ist keine Schande, sondern Gerissenheit, mit der schwersten Kette zunächst einmal die leichteren Ketten zu zertrümmern. Bis nur noch jene schwere Kette übrig bleibt, nur noch jene schwere Kette mit Werkzeugen vernichtet werden muss. Es kann sinnvoll sein, die zentralen Pathologien und das eigene emotionale Joch dazu zu verwenden, kleinere Laster zu überwinden. Zum Beispiel indem der Drang, die Minderwertigkeitsgefühle und die Bedürfnisse, die durch die zentrale Pathologie produziert werden, gegen das Hingeben zu kleineren Lastern verwendet wird. Wer den Bolzenschneider nicht gezielt und konsequent bedient, der wird seine, gegebenenfalls letzten, Ketten nicht sprengen, sondern lediglich krümmen. Niedergeschlagenheit. Niedergeschlagenheit ist nicht notwendigerweise die Ursache von Nichtstuerei und Unproduktivität, sondern häufig vielmehr dessen Folge und Symptom. Diese beiden Dinge, die Niedergeschlagenheit und die Nichtstuerei, gehen schließlich ineinander über und verstärken sich gegenseitig. Dieser Zustand hält so lange an, bis die Person eigenständig beginnt, die eigenen Gewohnheiten kompromisslos zu ändern sowie das eigene Leben zu strukturieren. Oder dieser Zustand hält so lange an, bis die Welt sie dazu zwingt, die eigenen Gewohnheiten zu ändern sowie das eigene Leben zu strukturieren. Das einfachste Mittel gegen Niedergeschlagenheit und Nichtstuerei ist eine existenzielle Bedrohung. Niedergeschlagenheit und Nichtstuerei sind ein Luxus, ein Zeichen von Überfluss, das Zeichen eines überflüssigen Lebens. Der große Unterschied, der grundlegendste Unterschied zwischen einem Genesenden und einem Verfallenen ist derjenige, dass der Genesende seinen Frust, seine Wut und seine Unzufriedenheit in Tatendrang und Umsetzung kanalisiert, anstatt sie wie der Verfallene zu Selbsthass, Nichtstuerei und Niedergeschlagenheit verkommen zu lassen. Frust, Wut und Trauer, die keine konstruktiven Taten gebären, sind regressive Zeitverschwendung. Formbarkeit. Sklaven reden von der schlechten Formbarkeit ihres Charakters und von der Unüberwindbarkeit von Abgründen, obwohl sie nicht einmal aus ihrer Kammer getreten sind. Von ihren weltanschaulichen Kategorien schlussfolgern sie schließlich auf die Möglichkeit an sich, auf das gesamte Universum ihres Daseins. Das domestizierte Kalb kann nicht begreifen, dass der Löwe keine Angst hat, wenn kein Hirte in der Nähe ist. Dies wird sich nie ändern, solange das domestizierte Kalb ein domestiziertes Kalb bleibt. Solange das domestizierte Kalb nicht zum Rind wird, bleibt die Körperkraft des Rindes für das domestizierte Kalb unerreichbar. Heißt das, dass die Körperkraft des Rindes unerreichbar ist? Nein. Kann die Norm einen faulenden Baumstamm abbrechen? Nein. Kann die Norm eine Säge bedienen? Ja. Knete formt man nicht, indem man sie anstarrt, anbettelt, über ihre Form jammert oder ihr zuspricht. Knete formt man, indem man sie mit den Händen bearbeitet. Geformte Knete muss lange genug in der gewünschten Form gelassen werden, gehalten werden, bis sie trocknet und stabil wird. Ist eine unerwünschte Form bereits getrocknet, muss gegebenenfalls die gesamte Skulptur zerstört und die Trümmer erhitzt werden, bis das Material erneut knetbar wird. Wer die Knete nicht formt, bei dem wird sie in jener Form trocknen, in der sie fallen gelassen und in der willkürlich auf sie eingeschlagen wurde. Entwicklung. Man wird nicht gemacht, sondern erlaubt sich selbst, etwas zu werden. Veto. Auch der verfallenste Sklave hat sein Veto. Das Veto des Sklaven ist klein und kümmerlich. Er hat es beinahe vergessen. Er lebt vor sich hin und betrachtet sich nicht selbst, ist nicht aufmerksam, sondern rennt stetig von einem kleinen Zuckernapf zum nächsten. Der Aspirant erweckt durch Aufmerksamkeit und Übung sein Veto und lernt, zu seinen Lastern Nein zu sagen und Nein zu tun. Ewiges Spiel. Wer mit sich zufrieden ist, der muss den eigenen Charakter lediglich pflegen. Wer mit sich unzufrieden ist, der muss den eigenen Charakter durch Habitualisierung formen. Es kann sein, dass einer Person erst im Laufe der Zeit oder bei Konfrontation mit einer bisher unbekannten Situation bewusst wird, dass bestimmte charakterliche Dispositionen Verschleiß verursachen. Andererseits kann es vorkommen, dass ein bestimmter Charakterzug, aus welchem Grund auch immer, nach einer Weile als unerwünscht bewertet wird. In diesen Fällen beginnt das Spiel der Habitualisierung erneut, obwohl der Charakter zuvor lediglich gepflegt, nicht geformt wurde oder werden musste. Uhrwerk, die Seele, Psyche oder wie man es auch nennen mag, ist ein Uhrwerk. Solange umliegende Zahnräder fehlfunktional sind, werden auch funktionale Zahnräder abnutzen. Man belasse einige Zahnräder in einem fehlfunktionalen Zustand und irgendwann wird die gesamte Uhr fehlfunktional sein. Man verändere ein Zahnrad und die gesamte Uhr wird anders ticken. Man verändere eine Angewohnheit und der gesamte Charakter wird sich in eine andere Richtung bewegen. Das eine Zahnrad übt großen Einfluss auf die umliegenden Zahnräder, das andere geringen. Das eine Zahnrad übt direkten Einfluss auf die umliegenden Zahnräder, das andere indirekten. Einfluss üben jedoch sämtliche Zahnräder aufeinander. Keines ist auf die eigene Umdrehung beschränkt. Flüsse und Staudämme. Das Aufschieben von Problemen führt zu deren Akkumulation. Ein kleiner Bach wird zur katastrophalen Naturgewalt, wenn er lange genug gestaut wird. Wer bei der Ankunft des Wolfes die Tür verriegelt, der macht ihn hungriger, grausamer und gefährlicher. Die Verzweifelten warten hinter ihrer verriegelten Tür, bis der Wolf sie einreißt. Während die Freiheitsliebenden sich aus dem Hausrat mühselig eine Klinge, einen Speer oder eine Mistgabel improvisieren, geben sich die Verzweifelten der Leugnung oder Selbstbemitleidung hin. Vor einigen Wochen hätte der Wolf sich mit Essensresten zufrieden gegeben und sich gar zähmen lassen, während er heute derart hungrig geworden ist, dass ihn nur noch ein Leichnam sättigt. Bevor der Bach zur Naturgewalt wird, sollte er bei jeder Gelegenheit produktiv oder gefahrlos entladen werden. Wer keine Katastrophe verursachen möchte, der darf den Fluss nicht kontinuierlich stauen, sondern muss ihn umleiten, bestenfalls in jene Ebenen und Bereiche, die austrocknen. Ein nicht gestauter Fluss, der kontrolliert fließt, kann ein treuer Bediensteter sein. Man sollte nicht warten, bis der Wolf hungrig wird oder der Fluss überläuft. Sobald sich eine psychische Ungereimtheit abzeichnet, sollte sie in Angriff genommen werden. Jede vergangene Minute, jede vergangene Stunde und jeder vergangene Tag führen zur Vergrößerung und Verfestigung jener Ungereimtheit. Vatermord und gegebenenfalls Muttermord. Der Vatermord ist ein Initiationsritus vom Knabenalter in das Erwachsenenalter. War der Konflikt oder die Disharmonie mit dem Vater groß, ist ein drastischer Vatermord nötig. War der Konflikt oder die Disharmonie mit dem Vater gering oder gar marginal, ist lediglich ein geringer oder marginaler Vatermord nötig. In manchen Fällen war der Konflikt oder die Disharmonie so gering, dass der eigene Vatermord im Nachhinein nicht einmal als solcher in Erinnerung geblieben ist. Vatermord ist die Übernahme der Führerschaft über das eigene Leben. Die Identität und Lebenslegitimation schöpfen sich nicht mehr im negativen oder positiven Sinne aus dem Vater. Wer Vatermord begangen hat, kann den Vater in erster Linie als Person erkennen und dementsprechend als Person schätzen oder nicht schätzen. Der Vater ist nicht mehr die im extremen Ausmaß idealisierte oder abstrakte Gestalt in jener, als wie auch immer bewerteten, Vaterrolle. Vatermord ist letztlich nichts anderes als eine Entidealisierung, zum Beispiel Entglorifizierung, Entdämonisierung oder beides. Je geringer der Konflikt oder die Disharmonie war, desto geringer kann die Entidealisierung ausfallen. Je größer der Konflikt oder die Disharmonie war, desto drastischer muss die Entidealisierung ausfallen. Und desto schmerzhafter oder mühseliger wird diese Entidealisierung sein. Die Rettung des Vaters kann eine Art des Vatermordes sein, in dem das strukturelle Vater-Sohn-Verhältnis durch ein gegebenenfalls wohlwollendes und oder liebevolles Verwandter-Verwandter-Verhältnis ersetzt oder ergänzt wird. Alle ausgewachsenen Knaben, für die eine emotionale Auseinandersetzung mit dem Vater, sei es eine positive oder negative Auseinandersetzung, sei es eine gewalttätige, reflexive oder verbale Auseinandersetzung, aussteht, weisen vielfach dieselben Verhaltensweisen auf. Diese Verhaltensweisen zeigen sich vor allem im expliziten Bedürfnis, in der sozialen Hierarchie aufzusteigen, sich zu beweisen oder in der Angst, in der sozialen Hierarchie abzusteigen. Lappalien und Scherze werden als belastende Angriffe wahrgenommen, weshalb sich unter emotionalem Aufruhr dagegen zur Wehr gesetzt wird. Grundsätzlich werden sehr viele Dinge als sozialer Konflikt oder Drohung empfunden. Der Zustand des ausgewachsenen Knaben ist ein Zustand beinahe ständiger Aufgeregtheit und Unruhe. Der ausgewachsene Knabe versucht, alles zu kompensieren, was mit dem Vater noch aussteht. Am schlimmsten steht es um jene ausgewachsenen Knaben, denen von ihrem Vater viel destruktives Leid zugefügt wurde, sie ihn jedoch glorifizieren und direkt oder indirekt um Anerkennung anbetteln. Diese ausgewachsenen Knaben werden in ihrem unmittelbaren Zustand keinen Vatermord begehen können und nicht einmal begehen wollen. Die Tatsache, dass sie ihren Vater trotz seiner Tyrannei vollkommen verehren, wie einen souveränen Herrn, erscheint ihnen uneingeschränkt als gut und richtig. Ein Aspirant, der unter jenen Symptomen leidet, muss gegebenenfalls Vatermord begehen. Für viele Knaben ist die Selbstbefreiung erst dann möglich, wenn jene Ungereimtheiten beseitigt sind. Wenn solche Aspiranten das Verhältnis zu ihrem Vater nicht endgültig klären, werden sie niemals frei werden. Vatermord lässt sich auch dann begehen, wenn der Vater nicht mehr im Leben des Knaben ist. Er lässt sich in manchen Fällen sogar ebenso gut begehen. In anderen Fällen lässt er sich schwerer begehen. Je mehr infantiles Verhalten eine Gesellschaft den Menschen durchgehen lässt und je weniger Not und Mühsal sie den Menschen abverlangt, je wärmer die Gebärmutter ist, desto älter werden im Durchschnitt die Knaben. Manche, nicht wenige, sind sogar als Greise noch Knaben. Dasselbe gilt möglicherweise für Mädchen und ihr Verhältnis zu ihren Müttern. Ausgewachsene Mädchen seien ermutigt, dieses Kapitel nochmals aus der Tochter-Mutter-Perspektive zu lesen. Rache. Rache heißt, denjenigen, der für die eigene emotionale Schändung absichtlich verantwortlich oder mitverantwortlich war, aus emotionalen Beweggründen heraus zu schänden. Der Maßstab und der Antrieb der Rache ist emotional. Gegensatz dazu ist der Maßstab der Vergeltung beispielsweise präventiv, rational. Rache ist nur dann Rache, wenn sie sich an den absichtlichen Urheber der eigenen Schändung richtet, wenn sie sich an den Tyrannen richtet. Alles andere ist kurzweilige Befriedigung des verwundeten Machtgefühls durch willkürliches Tyrannisieren, ist wiederum Tyrannei. Rache ist nur dann Rache, wenn der absichtliche Urheber der eigenen Schändung nicht reagierte, sondern aus Eigeninitiative schändete. Ein Schänder ist jemand, der sich wahllos ein Objekt sucht, das er schändet, unabhängig vom ursprünglichen Verhalten jenes Objekts. Das heißt, ein Schänder ist nicht jemand, der, gegebenenfalls auch unverhältnismäßig, bestraft oder vergilt. Rache befreit den psychisch Geschundenen. Rache lässt nicht zu, dass sich die situationsbezogenen Gefühle der Hilflosigkeit und Unterlegenheit bis in die tiefsten Abgründe der Seele graben. Lässt nicht zu, dass der Geschundene gegebenenfalls wiederum zum Schänder, Unbeteiligter wird. Rache lehrt, zeigt dem Geschundenen, dass er von Natur wert ist, dass er nicht am unteren Ende der Nahrungskette steht, kein ewiger Sklave ist, der sich Rache simulierende Befriedigung nur durch andere, durch Mächtige erhoffen und oder erbetteln kann. Die erfolgreiche Rache des Tyrannisierten hebt die tiefe Macht Kluft auf, die ehemals durch die Schändung demonstriert wurde. Rache ist Gleichsetzung. Rache gibt es nur unter Gleichberechtigten. Der Herr schlägt den Sklaven, ohne dass sich der Sklave rächen darf. Es ist die Sklavenseele, die spricht. Ewiger Gehorsam gegenüber dem Tyrannen, auch bei der Auspeitschung. Der Freie kann sich hingegen von vornherein nicht am Sklaven rächen, da der Sklave ihn nicht emotional schänden kann. Rache gibt es nur unter den Schwachen. Wer sich rächen kann, benötigt, und sei es im hintersten Winkel seiner Seele, Gefühle der Rache, muss verletzt worden sein. Die verwirklichte Rache lehrt dem Schwachen, dass sein Schicksal trotz seiner, gegebenenfalls früheren, Schwäche dennoch in seiner Hand liegt. Er muss nicht auf einen fremden Herrn warten. Er ist sein eigener Herr. All jene, die absichtlich geschändet wurden, sehnen sich nach Rache. Viele von ihnen fantasieren sich Weltanschauungen, die ihnen irgendeiner Weise vorübergehend ihre Rachegefühle befriedigen. Das emotionale Problem bleibt jedoch ungelöst. Die Verantwortung wurde lediglich weltanschaulich jemand anderem zugeschoben. Die Kluft wird vermeintlich in der fantasierten, in der erhofften und erwünschten, spekulierten Zukunft durch andere aufgehoben. Manche ausgewachsenen Kälber behaupten, dass Rache unangemessen sei. Diese Kälber möge man fragen, Kalb, das sich nicht an seinem Schänder gerecht hat, hast du ihn überwunden oder duldest du ihn lediglich? Kalb, das sich nicht an seinem Schänder gerecht hat, kannst du ihm gegenübertreten, ohne dich in irgendeiner Form unterlegen zu fühlen, oder hat dein Unterlegenheits- und Minderwertigkeitsgefühl lediglich abgenommen? Der kleine Schänder lässt sich gegebenenfalls durch Meditation überwinden, doch der große? Möglicherweise. Jedoch, es sei angemerkt, noch niemandem ist der Autor begegnet, der einen großen Schänder überwunden hat, ohne sich als Aspirant an ihm zu rächen, ohne ihn in seiner Rolle als Schänder zu zerstören. Weiterhin ist der Autor noch niemandem begegnet, der groß geschändet wurde, sich nicht rächte und schließlich nicht selbst zum Tyrannen wurde, sei es im Kleinen oder im Großen, sei es im Konkreten oder im Abstrakten, sei es in der gleichen Hinsicht oder in einer anderen Hinsicht. Frage dich, nimmst du das Risiko in Kauf, eines Tages einen Unbeteiligten gegebenenfalls auch nur in geringster Weise für dein entartetes Unterlegenheitsgefühl zu misshandeln, für den Preis, dich damit rühmen zu dürfen, einen absichtlichen Schänder davonkommen zu lassen? Von der Tatsache, dass jener absichtliche Schänder für sein armseliges Verhalten belohnt wurde und gegebenenfalls weitere an seinen emotionalen Lastern Unbeteiligte schänden wird, ganz zu schweigen. Doch dies ist eine Angelegenheit, die nicht mehr die Rache, sondern die Vergeltung und die Pädagogik betrifft. Verantwortung. Die weltlichen Gegebenheiten sind nicht vollends kalkulierbar. Die Behauptung, dass diese Ursache zu jener Wirkung führt, ist Spekulation. Alle Dinge, die man wahrnimmt, sind eine Produktion des eigenen Geistes, Gehirnes oder wie man jene Sache auch nennen mag. Ob sich hinter jenen Eindrücken irgendein Ding an sich oder irgendetwas anderes verbirgt, ist Spekulation. Das Einzige, worauf man Zugriff hat, sind die eigenen Sinneseindrücke und die eigenen Gedanken. Es gibt keine anderen Akteure und keine anderen Bewusstseine. Alles, was über die eigenen Sinneseindrücke und die eigenen Gedanken angeblich hinausgeht, ist ein Produkt der Spekulation eben jenes selben Geistes, Gehirnes oder wie man es auch nennen mag. Phänomenal betrachtet ist man faktisch allein. Da es, zumindest mit Sicherheit, anscheinend nur einen Akteur gibt, kann es auch mit Sicherheit nur einen sinnvollen Verantwortungszuspruch geben. Man selbst. Verantwortung ist absolut. Verantwortung ist absolut für jeden hypothetischen Beteiligten. Hätte auch nur einer von den Beteiligten anders gehandelt, wäre jene oder solche Situation nicht zustande gekommen, sondern eine andere. Verantwortung ist handlungstheoretisch, Schuld ist moralisch. Wer moralisch schuld ist, das heißt, welche moralischen Überzeugungen der Betrachter hegt, ist praktisch irrelevant. Fakt ist, dass die Akteure in der Lage dazu waren und sind, jenes oder solches Szenario mitzugestalten. Im Rahmen der Sinneseindrücke, wie sie sie erleben, waren und sind sie gegebenenfalls sogar uneingeschränkt und vollständig dazu in der Lage. Die Schuldfrage ist zumeist ein Rechtfertigungsversuch. Man sei zwar mitverantwortlich, trage jedoch keine Schuld. Frage dich, was nutzt dir die Schuldlosigkeit, wenn das Endergebnis dennoch nicht zu deinen Wünschen ausfällt? Was nutzt es dir, moralisch nicht vor dir selbst dafür verantwortlich gemacht zu werden, dass du ein Sklave bist? Ein Sklave bist du dennoch. Die Schuldfrage ist in vollkommenem Ausmaß irrelevant. Der Sklave will die Verantwortung und/oder die Schuld abwälzen, damit er nichts ändern muss. Noch unerträglicher als ein konkreter sklavischer Zustand ist ihm die Bewusstwerdung seiner Selbstverantwortlichkeit. Sklaven nehmen keine Verantwortung auf sich. Auch und geradewegs derjenige Sklave, der sich beschimpft und sich die Schuld zuschreibt, tut dies im Zuge der Befriedigung, derart unterlegen und schlecht zu sein, dass alles unmittelbar Gegebene moralisch gerechtfertigt ist. Er sei so schlecht und minderwertig, redet er sich ein, dass er geradewegs so bleiben soll, seine Situation geradewegs so bleiben müsse. Er sei so schlecht, dass er nichts dagegen tun könne. Er schreibt seinen vorherigen Handlungen sämtliche Verantwortung zu. Im Versuch, diese Verantwortung seinen jetzigen Handlungen und seinem Jetzt zu entziehen. Deswegen labt er sich so genussvoll darin, sich selbst Vorwürfe zu machen. Je gigantischer diese Vorwürfe sind, so glaubt er, desto eher werden die Leute es ihm verzeihen, wenn er jetzt angeblich nicht mehr dazu in der Lage ist, den Abgrund hinaufzusteigen, in den er sich selbst gestoßen hat. Dies ist die sklavischste Form aller Verantwortungsabsprüche und Rechtfertigungen. Sie versucht, sich unter der Flagge der Selbstkritik und des Verantwortungszuspruches zu tarnen. Aus der Sklaverei spricht und bettelt man sich nicht, aus der Sklaverei wünscht man sich nicht heraus. Aus der Sklaverei bricht man aus, man zerschmettert sie. Man schneidet sich die Knebel aus dem Leibe, die im Laufe der Jahre eingewachsen sind. Unter Schmerzen, in einem Fluss von Blut und Eiter. Dein gesamtes Scheitern liegt an dir. All das charakterliche Versagen in deinem Leben. Es gibt keine andere Form des Versagens, die irgendwie tiefgreifend relevant wäre, lag ausschließlich in deiner Verantwortung. Die Tatsache, dass man selbst absolute Verantwortung trägt, ist kein vermeidenswerter, sondern ein unschätzbar begrüßenswerter Umstand. Es gibt keine harten Kategorien des Handelns. Es ist nicht der Fall, dass der Sklave sich aufraffen muss, zu handeln und sich demnach die Frage stellt, ob kausal wirksame Handlungen möglich sind oder nicht. Der Sklave handelt bereits, wenn er aus der Hand seiner Herren frisst. Es ist keine Frage des Handelns oder Nichthandelns, sondern eine Frage danach, welche Handlung getätigt wird. Befreie dich oder gehe zugrunde. Weder die Welt noch irgendjemand anderen, wenn es diese anderen gibt, interessiert es, wem du dein Versagen moralisch zuschreiben willst, mit welchen Ausreden du dich rechtfertigen willst. Die Tatsache, dass du Ausreden erfindest, ändert deine faktisch gegebene Situation nicht. Die Tatsache, dass du Ausreden erfindest, löst weder deine Probleme noch dein emotionales Joch in Luft auf. Sie wirft lediglich ein schmutziges Tuch über deine eiternden Wunden. Schwatze, solange du willst. Jammere, solange du willst. An der Absolutität deiner Verantwortung ändert sich gar nichts. Schwatze, solange du willst. Jammere, solange du willst. Niemand wird dich retten. Nur du kannst dich retten. Du bist Fatalist, du sagst, ich schaffe es nicht. Ich sage, du schaffst es nicht zu schaffen. Fatalismus beschreibt sämtliche Phänomene. Fatalismus diktiert keine konkreten Handlungen. Alle Gegebenheiten auf inhaltlicher Ebene sind mit dem Fatalismus vereinbar oder nicht vereinbar. Fatalismus ist keine gültige Ausflucht. Du kannst nichts gegen die Macht der Welt ausrichten oder du kannst nichts gegen die Macht dieses Appells ausrichten. Angeblich exakt auf jene oder solche sklavische Weise seist du durch exakt jene weltlichen Umstände determiniert, als seist du ein fiktiver Automat ohne Interpretationsmatrix, dann sei exakt auf eine andere Weise determiniert, durch diesen Befehl. Determiniert bist du schließlich ohnehin, so oder so. Determination ist keine gültige Ausflucht. Es ist irrelevant, was, wer, wann getan oder was, weshalb und aus wessen Initiative heraus geschehen ist. Das Einzige, was zählt, ist diese Frage. Wer tut heute jenes oder solches?